komm nach Dosenhausen, Mann, hier ist es echt heiß. Nasse Dosen überall und durch den Winkel noch Bücher. Komm nach Dosenhausen, denn hier findest du jeden Scheiß. Gibt es Donuts, findest du schon oder steckst du deinen Namen? Komm nach Dosenhausen, Souvenirs gibt's hier als Preis. Frösche, Gigas, Tralala, Flo und DJ auch schon da. Denn in Dosenhausen gibt es keinen Platzverweis. Moin. Hast du schon angestellt? Ja, ich habe angestellt. Ist ja schick. Moin. Ja, weil ich es kann. Rumsdi Bumsdi, Dosenhausen, Folge Nummer 10. Hey, du hast aufgepasst. Ja. Eigentlich ist es ja Folge Nummer 11. Ja, aber wir haben ja 9a und b. Richtig. Also ist es Nummer 10. Richtig. Wir können jetzt natürlich noch ein wenig länger über die Nummer philosophieren, aber wir wollen unsere Hörer ja nicht langweilen. Wofür steht denn eigentlich 10? Für das X. Zum Beispiel. Was noch? Was fällt dir bei 10 noch ein? Du hast mit Sicherheit wieder irgendjemanden ganz lustig mit dem Spiel 10 interwieft. Das auch. Und das aber, das kommt später. Das ist, so weit sind wir noch gar nicht. Ich muss jetzt aber einmal nochmal Krach machen, weil Vorbereitung wäre ja alles gewesen. Mal sehen. Oh ja, ist doch ganz gut gegangen. Weiß ich nicht. Ja. Alter Mann, wie geht es dir? Es geht. Also ich war... Es geht mir jetzt deutlich besser als letzte Woche. Weil? Oder die Woche davor. Weil? Weil ich war ja im Chiemgau und umzu, wie die Leute hätten im Blog lesen können, wenn sie es denn gelesen haben. Und die, die es gelesen haben, die wissen es ja nicht. Ja. Und warum warst du im Chiemgau? Weil ich dachte, es wäre eine gute Idee. Also urlaubstechnisch, nein. Also eigentlich, ich habe dir doch von der Geschichte erzählt, wir waren ja letztes Jahr am Chiemsee. Ja. Und da war in Prien, Prien liegt am Chiemsee. Schön. Das sogenannte Priener Marktschießen. Okay. Das ist vergleichbar mit dem Hamburger Bürgerschießen. Ich habe so gelacht, als ich dieses Schild damals in Hamburg, das war noch eine andere Geschichte, als ich das in Hamburg gesehen habe, so ein großes Plakat, ne? Hamburger Bürgerschießen, so und so viel des Hamburger Bürger. Da habe ich auch gedacht, so, was ist jetzt, knallen die ihre Leute ab, haben die Überbevölkerung oder was? Nein. Das ist quasi so ein, jedermann darf mal legal mit einer Knarre auf dem Schießstand spielen. Was? So, ja, wer so mag. Und das war in Prien eben auch. Also Markt heißt ja nicht, wie hier, ne? Du kriegst hier überall irgendwelchen Krempel zu kaufen, ne? So Bauern bieten Butter, Cerealien und Fipronil an, ja. Sondern Markt ist gleichbedeutend wie hier bei uns Gemeinde. Mhm. Ne? Eine also, Gemarkung. Nee, eine Gemarkung ist wie was anderes. Bei uns ist Gemeinde ja so, du hast einen Hauptort und ein paar Käfer drumherum, ja. Die sind alle noch nicht Stadt, aber die gehören so zu einem Gemeinderegierungsbezirk. Ja. Ne? So. Und bei denen heißt es eben Markt und nicht Gemeinde. Und also in Oberbayern. Und was so. War dann eine Gemarkung? Wir sind ja ein Bildungspodcast auch so ein bisschen. Wir müssen unserem Bildungsauftrag hier so ein bisschen nachkommen. Was war eine Gemarkung? Eine Gemarkung ist das, was bei Google unter Was ist eine Gemarkung steht. Eine Gemarkung ist eigentlich, wenn du, ich schätze das jetzt mal so, okay. Unwissend wie ich bin, ist, wenn du irgendwo einen Grenzverlauf hast. Okay. Ne? Ja, aber für... So sehe ich das jetzt. Aber ist ja auch egal. So, auf jeden Fall war halt dieses Priener Marktschießen. Das geht da über eine Woche. Ja. Also ungefähr eine Woche. Und da kann dann jeder irgendwie... Da gibt es Vereine und dann kann jeder für einen bestimmten Verein schießen. Es ging um 50 Meter Kleinkaliber. Was? Ja. Auf dem offiziellen Schießstand. Und da war halt gerade ein Event in dieser... in diesem Schützenhaus. Okay. So. Ein Geocaching-Event. Oh. Hat da einer gemacht in dem Schützenhaus, weil da war ja ziemlich viel los. Ja. Und dann haben wir uns kurzfristig überlegt, lass uns doch eine Geocaching-Gruppe machen und wir schießen für die Geocacher. Gut, dann haben wir so eine Geocaching-Gruppe gemacht mit den Anwesenden, sind dann runtergegangen. Dann hat jeder mal 50 Meter Kleinkaliber geballert oder nochmal Patronen nachgekauft und nochmal geballert. Also, ne? So 10 Schuss und dann Anzahl der Ringe. Moment, ne? Liebe Zuhörer, leider könnt ihr gerade nicht sehen, wie mir gerade Gesichtszüge entgleiten. Geocacher ballern. Ja. Okay. So, pass auf, weiter. Das haben wir dann gemacht. Das war an dem Samstag. Und Wir haben uns also überlegt, Platz 3 würde uns ja reichen. Dann kriegst du noch einen Pokal. So. Als wir das dann so ziemlich auf der Latte hatten, von der Wertung her, war dann auch schon was später und Event war dann auch zu Ende. Ne? Haben wir gedacht, war alles schick. Am nächsten Tag, das war der Sonntag, da gab es dann da irgendwo in der Nähe auch so ein größeres Event. So Meet und Greet mit Reviewern und so ein Zeug. Und dann kam irgendwann der Owner von dem anderen Event und sagte, wir müssten nochmal nachschießen, weil man hatte uns auf Platz 4 verdrängt. Also sind wir am Sonntag nach diesem Meet and Greet Event dann nochmal ganz schnell nach Prien gefahren. Das war direkt um die Ecke. Ja. Ne? Das war also auch am Chiemsee. Zu dieser Schützenhalle. Und haben dann nochmal geschossen. Okay. Und dann waren wir auf Platz 2. Schick, haben wir gedacht. Ja. So, und das sollte, glaube ich, am Sonntag bis 10 Uhr abends, da lief dann die Frist ab. Mhm. Und dann hätte Auswertung sein müssen, aber wie wir, und ich guckte abends noch, ne, auf dem Rechner, okay, Geocacher, 2. Platz, alles schick. Ja. Ja, aber das konnten die Jäger da aus der Region nicht auf sich sitzen lassen und weil das wohl irgendwelche Verzögerungen gab und es gab auf jeden Fall dann hier ein großes Mimimi und dann gab es eine Zeitverlängerung und dann haben die Jäger ihren besten Schützen nochmal hingesetzt. Und so landeten die Jäger dann doch vor den Geocachern auf Platz 2, aber wir hatten Platz 3 und es gab ein Pokal und 2 Kisten Freibier. Blöd nur, dass diese Verleihung eine Woche später war und da war ich ja nicht mehr unten. Und jetzt war ja dann da dieser Pokal. Ja. Dann hat der Owner da eine TB-Marke dran gebappt. So. Typisch Geocacher. Ja, musste ja, habe ich ja gesagt. Also das machen wir dann auch. Dann hat er mir zwar die Nummer geschickt, aber ich logge ja nicht so ein Ding, wenn ich es nicht gesehen habe. Richtig. Habe ich gesagt, sieh zu, dass das mal hier nach NRW hochkommt, aber kam ja nicht. Ja, und als dann jetzt bei uns so anstand, oh, wir haben ja Urlaub und wir können ja eigentlich mal nach Bayern fahren und dann habe ich den dann vorher angehauen und habe gesagt, pass auf, wir sind von dann Bayern, vielleicht ergibt es ja mal die Möglichkeit, dass ich den Pokal streicheln kann. Ja. Ja, und dann kam dann irgendwann zurück, ja sicher, lässt sich mit Sicherheit machen, er wäre ja unten und so. Und dann kam dann irgendwann, ja guck mal, durch reinen Zufall gibt es in Aschau ein Event. Dann habe ich nachgeguckt und dachte so, der reiner Zufall, bist du auch der Owner? Habe ich gesagt, ist denn aus reinem Zufall auch der Pokal da? Ja, war dann auch da. So viele ja. Zufälle an einem. So, und dann ja, waren richtig viele Zufälle. Aber ich müsste jetzt noch ein bisschen weiter ausholen. Also klar, es gab das Event. Ich habe den Pokal gestreichelt, ich konnte dann auch loggen. Mhm. Aber es war ja eigentlich Teil 2 unseres Eventmarathons, der aber immer noch nicht erklärt, warum es mir da unten nicht so gut ging. Also das war mit ein Grund, warum wir runtergefahren sind. Ja, okay. Ne? Also wir hatten Zeit und kostet ja auch nichts, außer jetzt hinfahren. Mhm. Gut, nein, das Wetter war mein Hauptproblem. Okay. Also durchschnittlich 32 Grad, gefühlte 80% Luftfeuchte, bei mir unterm Dach eigentlich ganztägig auch nachts 28 Grad, keine Klima. Und das, wie du es immer leiden kannst. Ja, genau, wie ich es immer leiden kann. Ne? Wenn ein fetter Kerl schwitzend vor Unterschichten Fernsehen guckt dann und nicht rausgehen kann, dann hat er Urlaub in Bayern oder so. Nein, und dann war ja noch das Problem Mücken. Ja. Und Bremsen. Ja. Also es war eigentlich nicht mein Wetter. Wir hatten zum Beispiel einen Tag, die haben da unten einen Cacher, also die haben da unten eigentlich viele Cacher. Aber die Community ist relativ überschaubar und die haben da auch ein paar Leute, die machen sich sehr schick und sehr viel Arbeit mit ihren Dosen. Und einer davon ist, ich sag's einfach mal, der Marsbotschafter und der hat einige Caches mit Elektronikspielereien und so andere Sachen. Ja. Mehr möchte ich gar nicht spoilern, aber wenn du jetzt da unten bist, dann willst du natürlich von dem auch ein paar Dosen machen. Ganz klar. Logisch. Ne? So, jetzt stell dir vor, es ist 14 Uhr, die Sonne brät gnadenlos mit an einem lauen Tag 30 Grad auf die Straße. Du kommst aus dem klimatisierten Auto, hast dich eigentlich bis zu dem Moment super gut gefühlt, gehst 100 Meter Straße lang, alles ist super, siehst von der Straße aus den Cache. Eine Letterbox, von der du aber weißt, bis du sie auffasst, brauchst du eine Weile. Okay. Siehst du 10 Meter von der Straße weg halt an einem Baum. Du siehst sie. Mhm. Du musst nur 10 Meter gehen. Ja. In den Wald rein. Okay. Mit dem feuchten Boden. Du, ja, noch nicht mal richtig nass oder dass du dich einsaust. Du kannst mit Sandalen gehen, du machst dich nicht dreckig. Du gehst 2 Schritte rein und hast die Beine übersät mit Mücken. Ach du Schande. Jetzt hast du 2 Möglichkeiten. Du kannst jetzt entweder alle Mücken töten. Dann kannst du aber den Cash nicht machen. Oder du machst den Cash, aber dann kannst du nicht die Mücken töten. Natürlich möchtest du nicht als blutleerer Streuselkuchen enden. Also gehst du direkt wieder raus auf die Straße, weil du hast ne, vielleicht ja. kurze Hose an. Ich hätte in einer langen Hose wäre ich gestorben. Keine Chemiebombe dabei so, gehabt? Nee. Mag ich auch nicht so. Okay. Außerdem weiß ich nicht, ob ich gegen den Scheiß allergisch bin. So, ja. Aber die bayerischen Mücken, die bist du ja nun nicht gewöhnt. Nee. Also, wenn dich eine bayerische Mücke sticht, dann ist die Beule ähnlich, als wenn dich ein Faulstich sticht. Ah. Weißt du, so bei mir jedenfalls gefühlt. Ich bin das Viehzeug nicht gewohnt und ich hätte jetzt fast gesagt, klimakterischen Verhältnisse dort unten. Nein, die klimatischen Verhältnisse da unten auch nicht. So, also es war sehr unbefriedigend. Also haben wir unseren Urlaub eigentlich auf so einen kleinen Eventmarathon ausgedehnt, was man ja auch nachlesen kann, wenn man jetzt keinen Bock hat, bei diesem Umgebungslärm, den wir hier auf Balkonien haben, uns jetzt zuzuhören. Ja, aber es war schon schick. Was man sagen muss, also wir waren in Österreich gewesen, okay. Weil das kannst du von da unten ja gut machen, also in Salzburg. Wir waren in Tirol, wir waren in Aschau und wir waren in Schönrahn, jeweils zu einem Event. Mhm. Und die Community ist auf Fremden gegenüber sehr aufgeschlossen. Du bist direkt irgendwie mit drin. Du wirst sehr nett aufgenommen. Das ist also nicht so wie hier. Alle setzen sich dahin und ja, kennen wir nicht, reden wir auch nicht mit. Ne? Wie das hier in manchen Sachen so ist. Also es gibt hier natürlich auch familiäre Events. Ich sage ja immer Beispiel Wipperfürth. Da bist du dann auch sofort mit drin. Das ist auch so eine feine, kleine Event-Community. Aber da hat groß keiner Starallüren oder irgendwie sowas, sondern das ist einfach richtig schick. Ja, so, das ist sehr, sehr schön. Da muss ich jetzt auch gleich nochmal Lanze für die Krefelder brechen. Ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang das war. Das war May the Force be with you dieses Jahr oder irgendwas so in der Kante. Ja? Und da war dann halt auch jemand, der war auf... Ah, Moment. Ja, nee, das Geräusch möchte ich mitnehmen. Gib es uns. Oh, irgendwie... Ah doch, da kommt es. Okay. Da war ein Geocacher auf Montage hier bei uns in der Gegend und der kam dann mit, der kam dann auf das Event und das Schöne war dann ganz einfach, weil ich später dazu kam, der stand dann halt schon mittendrin in den ganzen Leuten und hat sich mit denen angeregt unterhalten. Ja? Wenn jemand nicht so verschlossen ist, ja? Also funktioniert das hier in Krefeld auch sehr, sehr gut. Also es ist ich war auch schon in anderen Gegenden, wo es dann halt sehr schwer war, wie du ja auch so ein bisschen beschrieben hast, ja, also von wegen, dich kennen wir nicht, mit dir unterhalten wir uns nicht, du darfst gerne loggen, aber das war's dann auch schon. Aber es funktioniert hier in Krefeld eigentlich auch sehr, sehr gut. Das ist schön. Ja, ist leider nicht überall so, leider. Ja. Trotzdem, also das heißt also, in dem Sinne, unten in Bayern, weil du ja dieser Mars-Botschafter erwähnt hast, die haben genauso wie wir hier auch so, ich sag's mal, Local Heroes. Das heißt also Leute, die bekannt für ihre guten Caches sind. Ja, den habe ich aber auf dem Event nicht kennengelernt. Oh. Leider. Okay. Macht aber nichts. Ich habe da ein paar andere kennengelernt. Die sind auch cool. Insbesondere der Sepp. Mhm. Das war, also der hat ja damals schon in Prien mitgeschossen. Ja. Ja? Und den habe ich jetzt auf allen 4 Events getroffen. Das heißt, der einzige, den ich auf allen 4 Events, also jetzt außer der Holden und Söhnchen dabei hatte. Ja. Und war schon cool. Also wir hatten echt eine richtig spaßige Zeit. Ja, glaube ich. Ja. Nee, war schnucklig. Aber jetzt sind wir wieder bei Events. Ja. Sollen wir mal kurz vorher abschweifen? Wie hat dir denn unser Intro gefallen? Oh. Ja. Ja. Ja. Wir haben ein Intro. Ja. Ja, du hast dich ewig lang geweigert und jetzt haben wir ein Intro. Ja. Ja, ist doch schick. Zu Risiken und Nebenwirkungen erschlagen Sie einen Apotheker. Ja, zurück zum Event. Ja. In Alsdorf warst du nicht? Nein. Also wie gesagt, ich bin im Moment leider so ein bisschen raus aus der ganzen Geschichte. Es tut mir leider ein bisschen leid, aber ja, im Moment haben sich die Prioritäten ein bisschen verschoben. Wird sich auch wieder ändern, aber bis dahin bin ich so ein bisschen raus. Auch die ganze Geschichte leider. Wir haben es ja auch nicht geschafft zu eurem Event. Richtig. Was eigentlich sehr schön war. Schade war. Schade. Ja, schade reicht nicht aus. Also, ne? Schadiger war. Ja, also mir fallen andere Worte jetzt ein, aber ging halt leider nicht. Ja, ja, blöd. Ja, es war cool. Also eigentlich, fangen wir mal in Alsdorf an. Hast du Alsdorf das hintenrum mitgekriegt? Nein. Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, haben die, also wir waren in... Aha, im Hotel sind. Ja. Ja, wir haben ein wenig Atmo der lokalen Bewohnung und sollten wir jetzt hier zufällig ein Telefongespräch mitschneiden, dann kann ich das auch nicht ändern. Richtig. Nein, also Alsdorf war ja auch so ein Ding. Ich sitze so zu Hause, hatte keinen besonders schicken Tag gehabt. Sagt meine Frau, immer fahren wir morgen nach Alsdorf. Hä? Warum? Wieso? Warum? Ja, weil die vom Maie kommen dahin und haben gefragt, ob wir auch hinkommen. Okay. Och, ja, oh, eigentlich, ich weiß nicht. Und gut, abends um 9:30 stand dann fest, dass wir am nächsten Tag nach Alsdorf fahren. Sind wir nach Alsdorf gefahren, haben uns einmal so durch die Händlermeile geguckt und ja, dann haben wir uns da in ein total überteuertes Bistro gesetzt, was halt da am Eventgelände war und haben dann da gequatscht unter Aufsicht eines total nervigen lokalen TV-Senders. Heißt? Ja, da war irgend so ein Hansel mit einer Kamera und einer mit so einem Stöckchen, mit so einem Puschelmikro und alle guckten immer. Also, die haben dann erstmal die Händlermeile aufgenommen und dann Leute interviewt und dann sitzt du weit ab jeglichen Geschehens eigentlich irgendwo und dann muss dieser Hansel diese Videokamera auch noch in deine Richtung lenken, weil da keine Ahnung. Also, ich wäre fast aufgestanden, ne? Mag ich ja gar nicht so, Leute. Ja. So. Auf jeden Fall war es da recht schick und dann sind wir noch nach Aachen gefahren zu einem Griechen und haben uns da noch die Plauze vollgehauen. Ja, und dann sind die Saarländer wieder nach Saarland und wir wieder zurück hier nach Oberberg. Mhm. Das war so unser Event in Alsdorf. Ich habe noch nicht mal das Logbuch gesehen, obwohl man mir sagte, dass ich 60 Meter vom Logbuch entfernt in derselben Halle auf Klo gewesen bin. Muss auch schön gewesen sein. Was war es denn für ein Logbuch? Die hatten da wohl irgendwelche Steine in so einer Wand, die du dann beschriften konntest oder so. Es war also, ja, hübsche Idee. Ja. Also besser als ein blaues Plastikboot als Indianerkanu. Also, ja, sorry, ich muss das mal wieder sagen. Egal. War schön. Aber jetzt kommt ja der Knaller. Jetzt las ich dann irgendwann im Später, die Orga hat ja hat ein Unternehmen gegründet, logisch mit beschränkter Haftung, weil die zu wenig Leute hatten, also die von Alsdorf, weil die ja zu wenig Leute hatten, um einen Verein zu gründen, um die Haftung für die Leute niedrig zu halten, ja, falls die da jetzt mit einem riesen Minus rausgehen. Ja, aber es sind immer noch 20 pro Nase. Dann wurde trotzdem dann eine Riesenwelle gemacht, so nach dem Motto, die bilden jetzt ein kommerzielles Unternehmen, die wollen ja nur Gewinn machen und so. Und dann wurde da wieder diese Sau durch die Community getrieben. Also finde ich obertraurig, wie manche engstirnigen und ja, ich weiß nicht, ist das beschränkter Horizont oder so? Ja, was da immer direkt rein interpretiert wird oder ich finde das schlimm. Wieso? Nein, es ist einfach nur, es funktioniert einfach nicht, was Dieter Nuhr damals gesagt hat. Wenn man keine Ahnung hat. Einfach mal Fresse halten. Korrekt, und das funktioniert einfach nicht. An bestimmten Stellen, ja, wie oft, guck mal, wir sind so lange jetzt mittlerweile beim Geocaching dabei. Du war weit länger als ich, aber mittlerweile, ne, sind ja auch ein paar Jahre. Lass mal die Bahn durch. Okay. So jetzt. Ja, die kommt gleich da nochmal. Ah. Aber Atmo hoch 3. Ja, wird man uns wieder für verdammen und dann wieder nicht zuhören, weil wir haben ja Atmo, wir haben ja lauter Atmo als wir. Egal. Egal. Da kommt der zweite Teil von der Bahn. Es ist Verlass drauf. Hört's mehr wie ein Rollo. Ja, wir. Achso, da, ja. Wir haben, um jetzt nochmal auf das zurückzukommen, wir haben ja jetzt einige Jahre sind wir jetzt mit dabei. Und wenn eins immer stetig geblieben ist, ja, je mehr man sich mit der Materie beschäftigt, das heißt also, wenn man über das Dosensuchen hinausgeht und sich auch mit der Community beschäftigt, ja, ob es Twitter ist, ob es Facebook ist, ob es auf den Events ist, ja, dieses Profilieren dadurch von wegen andere Leute anzuzählen, ja, das ist eine stetige Konstante. Ja, sei es untereinander, ja, dass sie sich nicht grün sind, dass sie sich gegenseitig vor den Karren scheißen. Es ist eine stetige Konstante. Und jetzt ist natürlich die Frage von wegen, wie geht man damit um? Ja? Sagt man dann, macht doch, was ihr wollt. Ich fand das Event geil und mir ist es Wurst, was da sozusagen ist. Oder ziehe ich mir den Schuh an und mache mir wirklich dann in dem Sinne Gedanken drüber, von wegen, steige ich damit ein. Und ich für mich persönlich habe jetzt mittlerweile, nachdem ich so viele Säue durchs Dorf getrieben sah, ja, habe ich einfach für mich gesagt, von wegen, es ist traurig, ja, aber ich möchte mit solchen Sachen einfach nichts mehr zu tun haben. Weil, wie du ja schon sagst, die Leute haben von der Materie keine Ahnung. Es geht darum, ganz klar, die Leute müssen sich absichern. Wenn das Ding, wie du gesagt hast, wenn das Ding aus irgendwelchen Gründen in die Hose geht, dass irgendjemand eventuell was passiert, dass man haftbar gemacht wird, ja, wenn du dich nicht absicherst, ist es für dich ein finanzieller Totalschaden. Du wirst deines Lebens danach nicht mehr froh. Und das dann immer dann wieder darzustellen von wegen, das ist Kommerz, ist für mich einfach so von wegen, ja, Leute, redet, macht. Ja, ist jetzt auch, man könnte jetzt so fast den Bogen mal kurz von den Events wegschlagen, ja, um wieder auf die Events zurückzukommen. Dieses Nicht-Grün-Sein, da gibt es auch zwei Sachen, die jetzt auch gelaufen waren, jüngst, heute gelesen, ist wohl in einem anderen Blog eine Sache thematisiert worden. Da hat ein Cacher, der auch überregional bekannt ist wegen seiner Caches, die sehr aufwendig gestaltet sind, wo auch eine ganze Menge Geld drin ist, denke ich, ja, der wurde dann wohl wieder als arrogant dargestellt und auf dem hacken sie jetzt wieder rum. Also so ein paar von diesen Ownern wie immer, oder nein, diesen Suchern oder Ownern von selbst nicht so tollen Dosen. Es ist ein Trauerspiel. Und der Oberknaller, der kam gestern, den las ich. Stell dir vor, du stellst ein Earth Cache ein. Ja? Was erstmal eine gute Sache ist. Ja. Du hast also diesen Earth Cache und hast zu diesem Earth Cache aus welchen Gründen auch immer eine Finalkoordinate angegeben, die auf der Listing-Koordinate liegt. Ja. Zuerst mal nicht ganz so verwerflich, hat der Earth Cache Reviewer möglicherweise auch übersehen, oder er fand es ebenfalls nicht verwerflich. Nur jetzt kommt der Synergieeffekt. Irgendjemand möchte einen Cash einreichen und hat einen Abstandskonflikt zu dieser Finalkoordinate, die ja grundsätzlich für eine physikalische Station steht. Richtig. Kann er jetzt nicht. Dann hat er wohl Need Maintenance Log geschrieben. Das hat nicht ganz funktioniert. Da schrieb dann der Owner, weiß doch jeder, dass ein Earth Cache keine Dose hat. Hat es aber nicht weggemacht. Dann schrieb ein anderer, so als Note, ja, mach doch einfach diesen finalen Wegpunkt weg und alles ist schick. Mhm. Hat er auch nicht. Jetzt hat der Cacher, der ja dadurch blockiert wird, Need Archive Log geschrieben mit der Begründung, dass der Owner wohl kein Listing anlesen kann. Überall wird gerade Popcorn ausgepackt. Ich werde jetzt natürlich nicht die GC-Nummer breitreten, aber weißt du, aber es ist so, es wird gerade wieder durch Twitter getreten, es ist sehr, sehr spannend alles, ne? Ja, komm gleich. Ja, so sind sie, die Cacher, ne? Mhm. Da gönnt der eine dem anderen nichts und jeder, der ein bisschen Erfolg hat, übrigens ersterer, der halt mit seinen Cash sehr erfolgreich ist, der also, ich schätze mal, eine 95% Favoritenquote hat. Ja. Da ist mit Sicherheit auch viel Neid im Spiel. Hm. Und er wird dann natürlich als arrogant und sonst wie. Ja. Ich komme da mal mit dem altbekannten Sprichwort, was es auch auf Karten gibt. Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz. Ja. Ja? So. Aber du, wir drehen uns da in Kreisen an der Stelle. Ja? Haben die Leute keinen, der Qualitätscash, in Anführungsstrichen Qualitätscaches in der Region legt, dann heulen sie alle rum von wegen, hier gibt es ja nur Drecksdosen. Ja? Haben sie dann endlich einen, der sagt von wegen, okay, ich habe da Spaß dran, ich mache da wirklich mal, ich baue da mal einen Knaller hin. Ja? Dann ist es auch wieder nicht recht, weil dann ist er ja arrogant, wenn ihm dann mehrere schicke Caches gelingen, die Leute toll finden. Und vielleicht mal eine Station nicht geht. Weil das war, glaube ich, der Auslöser. Da geht eine Station nicht, jetzt bin ich da extra hingekommen. Und gibt übrigens so Notfalldinger, damit du trotzdem weiterkommst. Ne? Aber weit gefehlt. Das ist genau so ein Ding wie bei meiner Holden. Fand ich auch dann total geil. Hm. Wir machten eine Cache-Wartung. Also eine Wartungsrunde, weil der Cache angeblich nicht findbar ist. Okay. Ja, ist ein Multi. Konnte offenbar niemand mehr lösen. Es gab mehrere DNFs. Dann sind wir halt mal hingegangen und haben uns das angeguckt. Alle Stationen waren da, wo sie hingehörten. Okay. Die Notfallmikros waren ebenfalls da, wo sie hingehörten. Okay. Die Natur hatte zugeschlagen, ja. Es gab jetzt etwas mehr Bewuchs, aber man konnte trotzdem noch, ohne sich die Beine zu verzecken oder dahin. Die Baumfäller hatten auch zugeschlagen. Die Umgebung um das Final rum war also quasi ein Kahlschlag. Okay. Also mehr oder weniger. Mhm. Ein paar Sachen standen noch. Was ja übrigens jetzt auch wieder so lustig ist. Wir hatten ja vor einer ganzen Weile mal über die Änderung dieses Landesnaturschutzgesetzes gelabert und so. Jetzt hast du wirklich diese Fälle, du hast so eine komplett gerodete Fläche und dann steht dann 1, 2, 3 von diesen Dürrständern herum. Oh nein, echt? Weißt du, da stehen dann so ein paar, genau, so Rottenholz steht noch gerade so, alles andere ist schick und naja, gut. Auf jeden Fall, die Finaldose lag ungetarnt in der Landschaft rum. Ja, an der Koordinate. Ja. Gut. 2 Meter weg. Ja, also auf jeden Fall lag sie dann da. Innen stand das Wasser. Die Dose war aber absolut dicht. Wir nehmen mal an, da hat wohl einer bei Regen gelockt. Was aber dem Logbuch keinen Abbruch tat, weil das war nochmal in einem Ziplock-Beutel und das war trocken. Ja, aber die Dose, also haben wir das Ding jetzt mitgenommen, trocken gelegt, wieder neu hingelegt, alles. Aber weißt du, das ist so dieses, oh, ich muss ein paar Meter gehen, blöd. Oh, neben dem Weg ist, ja, da wächst irgendwas. Ja, kann ich jetzt nicht hin. Und überhaupt, es ist ein Multi und ich muss Fragen beantworten. Ah, bitter, bitter, bitter, bitter. Das ist überhaupt kein schneller Punkt. Ne, dann mache ich jetzt einen DNF draus, fertig. Ja, super. So, Multis lösen, Fehlanzeige. Gibt's nicht mehr. Und gerade wenn ich überlege, ja, erinnerst du dich noch an den Zahlencache, den wir hier in Krefeld zusammen gemacht haben? Mhm. Ja? Ja. Es waren die richtigen Leute zur richtigen Zeit. Wir haben einen netten Spaziergang gemacht, ja. Wir haben uns nicht irgendein exorbitantes Ding, weil wir wollten einfach spazieren gehen. So, wir wollten ein Multi machen, ja. Und das hat alles Spaß gemacht. Natürlich haben wir an ein oder zwei Stationen haben wir länger gesucht. Ja, das war dann so. Aber trotzdem, der Weg war das Ziel. Und selbst wenn wir den Tag das Ding nicht gefunden hätten, hätte das dem Spaß einen Abbruch getan. Die Landschaft, wo die uns da lang geführt haben, war doch schick. Ja. Ja, also von daher, es muss ja immer plus eins, plus eins, plus eins, plus eins, plus eins. Entschuldigung, wir wollten es ja nicht mehr thematisieren. Aber anscheinend... Man kommt ja nicht mehr drum rum. Es muss anscheinend ja immer der Kraftweg sein. Ja, ja klar. Es muss am besten 20 plus Punkte an einem Tag rausspringen. Ansonsten ist das ja kein erfolgreicher Tag. Mit Angeln. Oh yes. Nein, und das ist... Obwohl, das wird jetzt abgelöst, ne? Ah. Ja, ja. Warte, ich muss mich jetzt aufrichten. Jetzt hat... Reverse where I go. Nein. Doch, ich glaube schon. Spooky. Ja, ja. Wobei manche, also bei manchen ist es noch nicht ganz angekommen. Okay. Weil es kommen immer noch diese Angelserien raus. Also, obwohl es ja jetzt schon seit längerem diese Reverse Where I Go Serien gibt. Ja. Naja. Gut, warten wir mal auf die nächste Sau im nächsten Dorf. Ja. Die kommt Im Moment ist ja Souvenirzeit wieder. Ja. Ne? Weißt du ja, Mary Hyde ist wahrscheinlich an dir vorbeigegangen, oder? Leider, sind wir komplett raus dieses Jahr. Ja, aber wir haben ja die Alternative. Richtig. Wir haben ja die Alternative. Ne? Es gab das Event, eine Mannschaft für Captain Jack, moi. Oui, oui. Genau, also dieses erste Event, was meine Holde zu dieser Mary Hyde-Geschichte gemacht hatte. Mit Special Guests? Mit Special Guests, ja, das war ja auch wieder so ein Ding. Manche Special Guests waren ja leider nicht da. Ihr. Mhm. Andere Special Guests hatten wir in Alsdorf getroffen und dann hat meine Holde ja nur so darauf hingewiesen, ja, ich mache ja dann ein Event und dann plötzlich stand ja dann auch wieder die Meier-Orga da, Millionen Kilometer abseits von zu Hause bei uns in der Landschaft. War also sehr lustig. Auch einige andere Leute bei uns aus der Gegend, ja. Ja, und dann, also meine Holde hat ja dann wieder so lustige Spiele vorbereitet, beziehungsweise eins und so ein kleines Gewinnspiel. Wir hatten also so eine Kiste Sand und jeder durfte in dieser Kiste Sand, also eine Schippe Sand aus dieser Kiste so raus und dann durch ein Sieb in einen Eimer sieben. Und da war dann ab irgendwelche so Gold, Krissel, Schnickschnack, Pillepalle-Zeug drin. Und ein aus Holz, so ein kleiner aus Holz geschnitzter Froschkopf. Ah, schau. Ja. Ja, ja, und wer den hatte, der hatte dann eine Coin gewonnen. Da guck. Schau. Und das war auch just auch noch einer von diesen Saarländern. Nein. Ja, was ein Zufall. Eine weiteste Anreise und wieder abgezockt. Ja, so ging's. Ja, ja, aber was auch schön war, im Logbuch befand sich eine kleine Geschichte über Mary Hyde, weil man hatte ja wohl offensichtlich irgendwo Logbuchseiten von diesem Schiff von dieser Mary gefunden und die haben sich wie zufällig in das Logbuch verirrt. Also wer das gelesen hat, der weiß schon mal etwas mehr. Nein. Doch. Oh! Wie konnte das passieren? Entschuldigung. Und der Ludo, der passte jetzt so. Ja. Nein! Oh! Ja. Oh, doch! Schick! Nein! Ah, ein Bus. Ja. Kein Zug, ein Bus. Kommt der jetzt auch nochmal? Ja, der kommt zweimal. Aber nein, also weiter. Das ist lustig. Also, wie ja manche Leute vielleicht auch schon mitbekommen haben, also es gibt Tokens und diese Tokens beinhalten ein Rätsel. Wir lesen natürlich nicht die Nummer vor. Nein. Nein. Nein. Nein, nein. Aber diese Tokens, klar, jeder, der auf dem Event war, jedes Team hat so ein Token. Mhm. Man findet solche Tokens auch an den unmöglichsten Stellen. Entschuldigung, schon wieder Louis Define. Nein! Oh, doch! Und, ja, mal gucken. Auf jeden Fall, dieser Token ist das erste Teil eines, ja, einer Hinweisserie auf den echten Schatz der Mary Hyde. Also nicht nur auf diese Souvenirs, sondern... Das geht weiter. Ja, es geht weiter. Ja, und es geht auch, es geht nicht nur weiter, sondern auch weit darüber hinaus. Das muss man ja auch mal ganz genau klar sagen. Weil es waren ja Piraten in Dosenhausen. Richtig. Unfassbar. Jetzt wieder Louis. Oh, nein, doch. So, naja. Und was auch noch interessant ist, ne? Ja. Dieser Dr. J, der hat ja immer dieses lustige Büchlein dabei, ne? Ja. Dieses, ja, ja, sein Notizbuch. Und da gibt es so ein Foto aus diesem Notizbuch, weil der war wohl irgendwann an dieser Mary Hyde-Geschichte auch dran. Schau. Und das habe ich jetzt mal bei dir ins Blog hochgeladen. Ah. Mhm. Das heißt nämlich Notizbuchauszug des Dr. J. Raute 01.jpg. Unglaublich, ne? Es ist Wahnsinn. Und das Ding habe ich natürlich unter dem typischen Pfad, ne, also bei dir im Blog, /files/2017/08 verdaddelt. Der so. Geneigte Zuhörer könnte daraus eventuell etwas bilden. Ja, könnte. Möglicherweise. Es gibt ja auch Leute, die bilden aus diesen Souvenirs, die es von Groundspeak gibt, also die setzen die zusammen. Ja. Habe ich jetzt im Blog gesehen. Mhm. Also die setzt man zusammen. Zwei Teile wurden jetzt schon zusammengesetzt. Der dritte wird jetzt wohl die Tage dann dazugesetzt. Und das Ganze kann man dann auch schon in Blogs finden oder dann als KMZ-File, um es als Overlay in seinem Google Earth. Ne? Und dann gibt es Spekulationen. Gibt es da wirklich was? War da wirklich was? Oder passt das nur zusammen? Oder hat man irgendwas gemalt und hat das einfach nur zerstückelt? Also man weiß es nicht. Okay. Was Groundspeak sich dann auch überlegt hat. Aber weit ab davon haben wir unser Ding. Und genau. Wie gesagt, ich muss ganz klar sagen, es ist schön, was Groundspeak da macht. Die haben sich dieses Jahr was einfallen lassen. Schade, dass wir nicht dabei sind. Aber ich muss jetzt einfach mal ein bisschen trommeln. Ja. Ist nett, was Groundspeak macht. Ja, das, was hier noch kommen wird. Aber es wird nicht so einfach sein wie bei Groundspeak. Muss man auch ganz klar dazu sagen. Nee, es kann nur einen geben. Ne? Damals. Am Schluss kann es nur einen geben. Richtig. Es wirst nicht du sein, es wird nicht ich sein. Nein. Wir werden dabei sein, aber nur einer wird diesen Schatz in den Händen halten. Richtig. Sofern er denn gefunden wird. Irgendwann. Wir lassen uns überraschen. Genau. Das Einfachste wird ja oftmals nicht gefunden. Leider. Man könnte das Leben so einfach haben. Ja. Ja, ja. Nun gut, warten wir mal ab. Übrigens, bei dieser Multikontrollrunde von meiner Holden, also wo ich ja eben von erzählte. Wir steigen so aus und zur ersten Station gehst du so einen leichten Hügel rauf. Ne? Also Bayern würden jetzt wahrscheinlich sagen Terrain 1. Ich würde sagen Terrain 3. Also du gehst so einen Hügel rauf, ist eine geteerte Straße, ja. Und dann ist dann das typische Schild so, hier darfst du nicht durch, wenn du motorisiertes Kraftrad-Dings da, Fahrzeug hast. Und ich hörte die ganze Zeit nur so dong, dong, dong, dong, dong, dong, dong, dong. Was? Ja, ja. Und da war so eine Wolke Käfer um dieses Schild rum und die flogen alle auf dieses Schild. Die dengelten immer vor dieses Schild. So. Und ich dachte schon, boah, sind die scheiße. Ja, und? Und wir gehen ein paar Meter weiter und plötzlich dengeln die alle so um uns rum. Und die griffen uns richtig an. Die ganze Wiese war voll mit so einem, das waren so kleine Käfer. Ich kannte die nicht, also nichts mit so lang braun. Ja. Nein. Also ungefähr so, ja, einen Zentimeter lang. Die Weidezäune, die saßen auf den Drähten. Das war wie so eine Käferinvasion, absoluter Knaller. Ich war die ganze Zeit nur mit der Mütze dran, so prügelte da so um mich rum, hatte so eine Wolke von den Viechern, ne? Der Kurze auch, ne? So, Frau war auch ziemlich angenervt, haben wir dann gemacht, dass wir zur Station 1 kamen, nur geguckt, ja, ist da, zack, weiter. Ja. Und ab Station 2 hörte dann dieser Spuk auf. Ja, Gott sei Dank. Ja, ja, also es, die müssen wohl alle jetzt ganz kurzfristig geschlüpft sein und hatten da, was weiß ich, so, ja, wir müssen uns ganz schnell weiter vermehren, damit wir uns wieder, keine Ahnung. Also Wahnsinn, ich weiß nicht, was das für ein Viehzeug war, aber es war schon der Knaller. Vor allem, ich stelle es mir gerade bildlich vor, wie da zwei Leute auf der Wiese stehen. Drei. Ja, nee, aber zwei, die wild rumfuchteln und du stehst in 100 Meter Entfernung, siehst ja die, dann die Käfer nicht und siehst dann zwei Leute, die ganze Zeit mit damit zu wedeln. Ja, schon der Knaller. Ja, ja, das war richtig so, oh. Nee, aber du gingst dann auch daher und bloß nicht so schnell bewegen, weil kaum war da eine Bewegung, zack, haben wir die ganzen Dreckskäfer an. Ja, ja. Und dann musst du dann noch durch, ne? Dann gehst du ja einen Berg hoch, ne? Normalerweise reißt du ja dann die Luke auf, damit du atmen kannst. Also ich, ne? So. Damit auch dieses typische, ich gehe einen Berg rauf, das hört sich so an wie so eine Dampflok. Ne? Ja. So. Ne? So. Darth Vader für Arme. Ich bin ja, ne? Ja. Nee, nicht Darth Vader für Arme, sondern so eher Dampflok für Arme, ne? Ja, kannst ja dann nicht. Muss ja dann durch die Zähne machen. Das ist ja doch total krank an, weil sonst fliegen dir die Dinger ja noch in den Hals, ne? Woran erkennt man den freundlichen Motorradfahrer? Ja, an den Fliegen auf den Zähnen. Woran erkennst du den dicken Geocacher? An den Käfern am Zäpfchen, ja, das ist ja fürchterlich. Naja, also es war schon speziell. Tja. Oh, schön. Ich sage dir. Oh, komm, dann lass uns jetzt noch mal ganz kurz eine Pause machen, denn jetzt kommt 10. Und ab dafür. So, dann sitzen wir jetzt mal hier auf dem Mega-Event nach Vulkane 2016 mit dem Steffen alias ST Mirz zusammen. Und dann, er hat sich bereit erklärt, mal mit uns wieder einmal 10 zu spielen. Und Steffen, hier ist dein erstes Wort. Event. Zum Event, das ist ja eigentlich unser Hauptthema. Veranstalten gerne. Zweites, wie passend, Mega. Ja, bei Mega fangen wir an, bei Giga hören wir auf, obwohl Terra, schönes Thema, 50.000 Mal noch. Klettercash. Habe ich noch nicht gemacht. Magellan. Magellan 73 ist ein Cacher-Kollege von mir. GC Vote. Habe ich noch nicht nachgeguckt, ist mir zwar ein Begriff, aber bin ich noch nicht gewesen. Presse. Ist nicht mein Part. Hausfriedensbruch. Von der Arbeit her genug damit zu tun, da ich ja bei der Polizei arbeite. Geocaching-App. Wer bei mir CGO. Besserverstecker. Bei meinen eigenen Cachen kommt es immer wieder vor, dass ich die selber suchen muss. Daher der Begriff durchaus klar. Mansi. Sagt mir nichts. Alles klar, vielen Dank. War kurz und schmerzlos. Was ist Mansi? Keine Ahnung, was Mansi ist. Hast du eigentlich schon mal per Video gelockt? Nee, geht ja nicht. Ich kann nicht per Video locken. Das ist ungefähr genauso wie ein Foto schicken von einem T5er. Ich habe von unten die Dose fotografiert. Ja, richtig, aber das haben welche nicht verstanden. Also bei uns gab es ja dann so ein Event und da hat der Owner, glaube ich, sogar selber gesagt so, ja, könnt ihr ja. Und es hielt sich dann so eine... Bus? Kommt dann nochmal? Egal. Es hielt sich dann diese urbane Legende, dass man das ja könne. Nein. Also, was man kann, natürlich kann man per Skype an einem Event teilnehmen, aber man darf es deswegen noch nicht loggen. Richtig, weil du musst physikalisch anwesend sein. Richtig. Aber das ist doch das Einfachste überhaupt. Aber das ging plötzlich so durch Twitter. Was? Und da, ja, das war total geil. Hat wieder mal einer geschafft, so ein Ding einzureichen und dann, ja, wenn das jetzt die neuen Groundspeak-Regeln so erlauben, dann kann man ja. Was? Welche Groundspeak-Regeln? Wer erlaubt was? Sehr spannend. Sehr lustig. Ja, ich habe auch furchtbar gelacht. Aber hätte ich doch ein Update gekriegt von Groundspeak, wenn da... Ja, nee, darf man nicht. Punkt. Nee. Ja, letzter Stand, physikalisch anwesend, rumsdi-bumsdi, hast es wieder geschafft. Ja, ja. Ja. Ja, aber lustig. So sieht's aus. Per Videolog. Ey, auf was für Ideen die Leute kommen. Pass auf, nächstes Mal, wenn du ein Event machst, ja, dann legst du... Ich mache ja keine Events. Meine Holde macht Events. Ja, okay. Deine Holde macht ein Event an einem Tag, wo ich garantiert nicht kann. Ich schicke vorher einen Brief mit vielen Dank für das Event, ja, und den Brief, den legst du dann einfach ins Logbuch. Was hältst du davon? Das ist auch mal eine Variante. Also wenn du drauf spuckst, war vielleicht ein Stück DNA. Ist er so ein quasi physikalisch anwesend? Die Leute kommen auf Ideen. Ja. Ja, aber wie gesagt, das gab es ja schon mal eine Zeit lang, wenn die Anfänger, man möge es ihnen nachsehen, ja, es ist immer für den Schmunzler gut, wenn da so ein Anfänger, der die Regeln nicht gelesen hat und das Geocaching halt noch nicht so richtig drin hat, ja. Wenn dann der Owner von dem T5 dann so ein Log kriegen mit einem Foto, wo du ein Foto, also unten am Baum, am besten noch so ein 15 Meter Baum, wo du dann richtig mit schwerem Gerät hoch musst, ja, und die dann in ein Foto reinhängen, ja, Dose gesehen, vielen Dank für den Cash. Und wenn du so fragst, die haben schon bei dem T5er verstanden, dass Dose oben, Logbuch oben und du dann da so ein kleines... dein kleines Zeichen da oben reinmachen muss. Aber gut. Sorgt für Belustigung. Dann spricht man mit den Leuten und dann verstehen sie es ja auch. Im Normalfall. Was auch für Belustigung sorgte, bei mir, also eigentlich ja auch nicht, kann man einen Teil davon, ja, wie gesagt, steht ja auch in diesem Blog von dir drin. Wir waren ja unter anderem auch am Königssee. Ui. Ja, super Idee, ne? Ja. Es ist... Sommer. Mhm. Bayern hat die erste Urlaubswoche. Und TJ überlegt sich, oh, Königssee, das kannst du dem Kleinen ja mal zeigen, so mit Echo und so, Trompetenecho, weißt du, so, lass uns mal mit so einem Kahn nach St. Bartholomä fahren, uns das Königssee-Echo reintun und vielleicht noch so ein Earth-Cache vom Herrn Toto lösen, der sich ja da unten befindet. Ja. Wir kommen so zu, also, ich erwähnte, ne, 32 Grad, Luftfeuchte bei circa 80%, und weil wir die Tage vorher mit Eincremen sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben, weil das macht ja dann die Poren zu und dann kannst du bei 80% nicht ausdünsten, das ist dann oberschlimm. Nein, haben wir das dann gelassen und dachten so, naja, du bist ja in erster Linie auch viel im Schatten und ne, geht ja so irgendwie, ich weiß auch nicht. Wir kommen also da unten an und jetzt musst du dir vorstellen, die haben so... ja, als hätten sie die Domplatte inklusive Dom mit Parkplätzen, ne? Also so in dieser Größe ist ja da unten. Mhm. Das stand voll und dann gab es nochmal eine zweimal so große Fläche an Wiese, die sie gerodet haben, wo du aber dann nicht mit Bussen oder so drauf kannst, sondern wirklich nur mit PKWs. Die standen dann auch schon halb voll und ich guckte dann so und dachte, könnte ja ein bisschen was los sein, ne? Wir haben uns einen Parkplatz gesucht und für 5 Euro haben wir dann ein Ticket bekommen. Ach du Scheiße. Tagesticket, ja, Tagesticket. Ja gut, Tagesticket ist man, okay. Man weiß ja nicht, ne, was man da so alles macht. Ja. Und sind dann so zur Station. Also es war auch nicht viel los. Ne? Also da war kaum einer. Ne? Also du sahst dann schon, das ist so da diese Händlermeile, die zog sich rum. Und bis zum Anlegeplatz sah ich so, ist ja noch ein paar hundert Meter, ist ja kein Problem. Also du sahst kaum Leute, an der Info standen so ein paar rum. Dann ist da so diese Station 1 von diesem Earth Cache. Habe ich dann auch ein Foto gemacht und mir dazu angeguckt, so, weißt du, damit ich das auch lösen kann. Ja. Und dann gehen wir so diese Händlermeile runter und die verkauften dann da schon Strohhüte und alle möglichen Souvenirs, was man dann eben so hat. Und dann kommen wir unten um die Kurve und dann hast du nur noch ungefähr 100, 150 Meter bis zum Anleger, also da, wo diese Königssee, ich miet mir ein Bötchen und fahre mit, um mir das Echo anzuhören. Ja. Ne? Und da stand sie dann. Diese Schlange. Diese Schlange Menschen, die man nur vom Mansa Maze kennt. Ach. Also, ich habe mal geguckt, wie das so voranging. Überschlagsmäßig hätten wir da 3 Stunden in der Schlange stehen müssen, um ein Ticket für einen Kahn zu kriegen und dann nochmal ungefähr 1/2 Stunde, bis wir dann auf dem Kahn drauf waren. Da habe ich so bei mir gedacht, nö. Hab so geguckt, wie, gut, bei Maze habe ich ja dann ähnlich gedacht. Ach, guck mal, direkt daneben, da gibt es ja ein Döschen, das nehmen wir jetzt mal mit. Mhm. Habe ich dieses Döschen mitgenommen und ich habe überhaupt nicht verstanden, wieso die Leute da sich da echt so lang anstehen. Ne? So, und dann habe ich noch ein Döschen mit und dann ging es dann so den Berg rauf. Malerwinkel heißt das, da habe ich so gedacht, oh ja, das ist dann so ähnlich wie am Altenberger Dom, ne? Du kommst zu einem lauschigen Eckchen und von da kannst du dann irgendwie das sehen, was die Leute dann immer als Motiv für St. Bartholomä, was man weiß, der Geier was haben. Ja, ja. So. Was kam Motiv? Nee, das ist ein Rundweg gewesen. Okay. Und wir kamen dann auch echt an ein paar schönen Ecken vorbei. Interessanterweise dann an einer Dose auch, Dose Hint, Baumstumpf. Wie man so kennt. Also ich spoiler jetzt ja nicht extrem. Nö. So. Und wir guckten so Baumstumpf, Baumstumpf, Baumstumpf, Baumstumpf. Fanden natürlich nichts. Meine Holde irgendwann an einem Baumstumpf. Der Chris auch an einem Baumstumpf. Der Chris, der zeigt so runter und ich guck so, ah ja, das sieht schon fast wie ein Hasengrill aus. In dem Moment meine Frau die Dose. Okay. Gut, wir zu meiner Frau, haben uns ins Logbuch eingetragen. Und der Chris natürlich, wie er ist, und so, hey, guck mal, Mama da, ne? Wir hatten zuerst gedacht, die liegt da. Frau nimmt ein Holzstückchen weg, Dose. Also, ja, 6 Meter, ne? So, Dose, Dose. Okay. Da stellt sich dann für uns die Frage, haben wir uns jetzt auch in der richtigen Dose eingetragen? Haben wir uns da dann auch eingetragen, damit wir auf jeden Fall die richtige Dose des Rundwegs hatten? Stand denn im Logbuch? Nee, leider nicht. Und wir haben auch nicht jetzt genau geguckt, weil da kamen ja 1000 Leute den Weg rauf und runter. Ja. Aber es ist schon spannend. Also, Ja. Entschuldigung. Wir wären es jetzt Maultaschen, würde ich sagen. Herrgott, Scheißerle. Ja. Scheißerle auf jeden Fall, aber wir wissen noch nicht wofür. Ja. Soll mir auch egal sein. Das ist halt Bayern, ne? Schick. Aber so. Ja, dann hatten wir wir waren ja vorher in Salzburg. Machen wir kurz zu Ende. Wir machten also diese Runde und klar, ich hatte dann dieses mega salzverkrustete Shirt, weil es ging ja bergauf, bergunter. Irgendwo haben wir dann oben an einer anderen Station, wo es auch einen super Ausblick auf den Königssee gab, dann noch ein bisschen weiter so gesucht. Da bin ich dann in menschliche Exkremente getreten. Nee, ja, die waren da oben im Wald schlecht, also nur so leicht abgedeckt. Und du denkst so, jetzt guckst du mal hier und da. Und dann plötzlich so, was riecht denn dein Schuh so? Boah, ich hatte so eine Feder. Ne? Also Hundekacke ist ja die eine Sache. Ne? Aber ja. Dann ja noch so, ja. Apropos, jetzt wo ich es erzähle, merkst du dieser Geruch von Silo, der hier rüber schwappt? Ja. Also auf dem Weg nach hier, da sind wir auch an einer Stelle vorbeigekommen. Ne? Da habe ich echt gedacht so, wow. Danach hatten wir dann erstmal 10 Minuten Fenster auf der Bahn. Okay. Das war richtig bitter. Ja, auf jeden Fall, wir sind den Weg so zu Ende und kommen dann unten wieder Richtung Parkplatz. Und dann kam der Angriff der Bremsen. Ja, verstehe. Wir wollten dann auch noch, ja, das ist dann auch so ähnlich wie eine Alm, also hier so ein Wirtshaus, klar. Wir wollten noch eben was trinken, weil wir hatten ja auch groß nichts mitgehabt für die Runde. Ja. Aber kaum setzt du dich da hin, wupps, so eine Wolke von den Viechern um dich rum, ne? Sind wir direkt wieder gegangen, hatte keinen Sinn. Ab ins Auto, Klima an, weg. Und dann dachten wir so, wir hatten ja, jetzt schlage ich den Bogen zu diesem Salzburger Event vorher, den Eigner des Cash Corners in Berchtesgaden kennengelernt. Ja. Und der hatte eigentlich auch ein paar schöne Sachen mitgehabt da auf dem Event, wo wir dann dachten, oh, das könnte man ja vielleicht auch noch für was brauchen. Da fahren wir da mal hin. Und der hat uns die Adresse gegeben. Also von seinem Cash Corner. Ja. Und sagte auch, pass auf, gibst du das und das ein hier für dein Navi, weil. Ja, dummerweise, also falls du uns hörst, dummerweise eine Straße und eine Nummer. Das ist für Geocacher, wenn man nicht unbedingt an der Straße ein großes Schild hat, Cache-Krimskrams, diese Richtung 10 Meter oder so, suboptimal, weil bei 32 Grad mit einem T-Shirt, was ich als Saline hätte verkaufen können, ja, in einem schönen kühlen Auto, also wir sind mindestens 3 oder 4 Mal die Straße rauf und runter gefahren, A, um die Nummer zu finden, fanden wir aber nicht, ich habe irgendwann dann die Schnauze so voll gehabt, dass ich gesagt habe, Frau, fahr nach Hause. Und dann fuhren wir dann noch eben über Österreich so, und dann kommen wir dann zur deutschen Grenze. Und nach einer halben Stunde Stop and Go kamen wir an einem martialisch anmutenden deutschen Zollbeamten vorbei, der nochmal so ins Auto guckte, und dann, ja, fuhren wir dann daher. Also selbst der wollte mit uns näher. Vielleicht war es ja auch gut, dass wir halt nicht in dem Shop vorbeigegangen sind, dann vertrieben wir auch keine Leute oder so, weil wir rochen bestimmt auch interessant. Allein schon wegen dem Schuh. Also Wolfgang, wenn das... Das, ja, ja, so heißt der, nämlich. Der Herr Wetterputzer, genau. Genau. Ja, und es gibt so viele Leute, die wissen, wie er heißt. Also ja, von daher, Wolfgang, schönen Gruß nochmal. Weißt du Bescheid, das nächste Mal. Koordinaten, auf jeden Fall. Koordinaten, hupsala. Was war das? Oh, Löffel. Schau. Nee, ja, das ist das Löffelchen, da fällt er nicht nochmal runter. Nein, also auf jeden Fall für Geocacher Koordinaten. Und ich kann auch jedem nur sagen, wenn ich irgendwo hinkommen soll, gib mir Koordinaten. Koordinaten lügen nicht. Ja? Ich habe was Neues kennengelernt an unserem Navi. Was? Es hat diesmal nicht gefragt, möchten Sie auch unbefestigte Straßen nutzen? Ich meine, das fragt es ja mittlerweile schon nicht mehr, weil weiß ja, wir sagen ja, nein. Möchten Sie auch mautpflichtige Straßen benutzen? Ja. Aber, pass auf, Oberknaller, ne? Wir haben gedacht so, ja, weil ja dieses Event in Salzburg ist, machen wir uns ein Pepperl rein. Ne, ein Pickerl heißt das. Ja, ja, ne? Pickerl. Also wir machen uns das Pickerl rein, nehmen das direkt für 10 Tage, alles ist schick, kostet nur ein paar Euro, ist ja vollkommen wurscht. Dann kommen wir überall hin. Ja. Und dann hatten wir dieses Event in Kufstein. Mhm. Und dachten so, ja, da gibt es ja diesen Tatzelwurmwasserfall. Habe ich auch. Ne? Ist ein Earthcache. Machen wir den auch. So. Also wir fahren dann da so her, und dann sagte der vorher noch, so, möchten Sie auch mauflich? Ja, ja, klar, wir haben ja ein Pickerl, ne? Ja, so, und dann kommen wir dann da so eine Straße lang, und vor uns ist ein Wohnmobil aus Köln. Was? Ja. Fährt ein Wohnmobil aus Köln. Dafür fährst du nach Österreich. Ja, pass auf, noch viel besser. Ja, in Aschau waren 7 Autos aus Gladbach. Och. Na gut, egal. Also, Wohnmobil aus Köln steht vor einer Zunschranke. Und da steht dann Privatstraße, 3 Euro für normalen PKW oder du kommst ja nicht durch. Hm. Wir wollten zu dem Wasserfall, stehen unten vor der Schranke. Der Herr Wohnmobil auch. Der Herr Wohnmobil diskutiert und diskutiert, diskutiert. Gut, dass wir Klima haben, diskutiert, diskutiert weiter. Irgendwann scheint er wohl Erfolg gehabt zu haben. Und bezahlt, weil die Dame sah nicht so aus, als würde sie ihn ohne Bezahlen durchlassen. Die Schranke ging auf, er fuhr dann los, die Schranke geht zu, wir fahren zur Schranke. Ich bezahle die 3 Euro. Wir kriegen so einen Zettel, da steht dann drauf, wir dürfen da auf der Straße auch zurückfahren. Wenigstens das. Ja. Ansonsten stehst du nämlich wahrscheinlich, ist uns dann später aufgefallen, weil wenn du nämlich von der anderen Seite kommst, gibt es keine Schranke. Das heißt, wenn du über den Berg rüber bist und von der Tiroler, also ne, ja, auf der Seite hättest du reinfahren, gibt es keine Schranke. Aber wahrscheinlich lassen die dich dann unten nicht weiter durchfahren, wenn ja, du super an der Schranke stehst. Ja. Weißt du, so. Und ich hätte dann mit einem roten Zettelchen gewedelt und hätte dann da durchgekommen. Ja. So. Auf jeden Fall fahren wir dann so diesem Herrn Wohnmobil hinterher. Also der hatte jetzt ja schon einiges an Vorsprung. Und die Straße wird immer enger. Und plötzlich steht dann da so Durchfahrthöhe nur 4 Meter irgendwie was. Hätten sie aber besser was von der Breite geschrieben. Jetzt kam dem Herrn Wohnmobil, Also vor ihm fuhr wohl ein Fahrradfahrer, was wir aber erst später gesehen hatten. Und dann kam ihm einer entgegen und ein Wohnmobil und ein Auto passten da nicht auf die Straße. Dann hielt der an. An 18% Steigung oder keine Ahnung. Auf jeden Fall kam er uns dann rückwärts wieder ein Stück entgegen. Uppala. Und das Rückwärtsfahren mit dem Wohnmobil, das war wohl nicht seins. Also der fuhr so in Zackenlinie und ich sagte nur zur Frau, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, pass mal auf, wenn der näher kommt, also richte dich schon mal auf Rückwärtsfahren ein. Aber der fuhr dann an den Rand, blinkte, gut, dachten wir, jetzt können wir vorbeifahren. Dann sahen wir, da kommt Gegenverkehr, dann haben wir den noch durchgelassen, sind an ihm vorbei und hingen dann zwei Kurven später hinter einem Radfahrer. Und der kam wahrscheinlich durch die Kurve um den Radfahrer nicht rum und hatte danach Probleme mit dem Anfahren. Aber nachher kam dann halt so ein Tunnel, den ich auf die Schnelle, weil ich die Kamera nicht parat hatte, ja, nicht fotografieren konnte. Das Ding, das war schon geil. Also da habe ich mir dann auch gedacht, so, ja, wahrscheinlich bleibt das stecken. Seitlich, nicht von der Höhe. Von der Höhe wird es passen, aber seitlich. Seitlich abgedichtet. So richtig so aus dem Stein gehauen, so mit richtig schick. Okay. Aber beleuchtet. Naja, war lustig. Ja, dann direkt vor diesem Weiler Tatzelwurm einen Parkplatz bekommen. Wohl weiter unten wären auch noch welche gewesen. Und da gab es dann wohl irgendwie so eine Bike-Challenge. Also da fuhren dauernd Leute mit Fahrrädern den Berg rauf und runter und die hatten dann da oben so eine Station gemacht irgendwie und das muss wohl richtig Knaller gewesen. Ich weiß auch nicht warum. In der Hitze, ne? Also mir hat es dann schon gereicht, dann uns den Wasserfall anzugucken und hier die Fragen zu beantworten und dann sind wir dann weiter nach Kufstein. Und kaum waren wir in Kufstein, fing es dann an zu sicken, ne? Also ja, nachher. Aber, also die haben schon ganz ordentliche Preise. Ich will alleine... Mit den ganzen Erzählungen, was du jetzt, ja, ihr habt viel gesehen, ihr habt auch viele schöne Sachen gesehen, aber unterm Strich war der Sommerurlaub 2017 ja irgendwie so. Also es waren für uns, waren das vier Events. Ja. Mit richtig tollen Leuten. Ja. Bayerischem Bier. Ja. Alles supi. Dann einer lustigen Gondelfahrt mit der Kampenwandbahn. Ja. Das war auch so ein Ding. Soll ich noch mehr erzählen? Nein, aber letztendlich, das ist die Haben-Seite. Auf der anderen Seite haben wir 32 Grad, 80% Luftfeuchtigkeit, viel zu viele Leute an den falschen Orten, Mückenplage, Bremsenplage, Käfer, ich lächle doch gar nicht mehr den Berg rauf. Gut, aber die Käfer, die waren ja hier. Das war ja bei dem Cash, der war ja von meiner Frau. Das war ja nicht in Bayern. Ach so. Hast du wieder nicht zugehört? Ich dachte, die Cash. Das war die Cash-Wartung. Ich sagte, das war bei der Cash-Wartung. Dann werfe ich das zusammen. Aber egal. Also auf der Soll-Seite ist auch eine Menge. Also irgendwie ja, so Knaller der Urlaub. Ja. Ja. Also das, was wir machen wollten, also ich wollte zum Beispiel, wollte ich mir da diesen Berghof vom Adolf angucken, da oben mit der Bunkeranlage. Dann gibt es dann im Berchtesgaden-Salzbergwerk, das muss wohl auch richtig schick sein. Ja, da war ich schon drin. Ja gut, da standen aber auch wieder ewig viele Leute voll. Gut, das wäre bei der Temperatur natürlich super gewesen, ne? Weil da drin hast du keine 32 Grad. So groß war ich. Ja. Also, es waren einige Sachen, die man sich vorgenommen hatte. Ich wollte auch auf Herrn Chiemsee, weil ich dem Christoph halt mal Herrn Chiemsee zeigen wollte. Ja. Aber bei der Hitze, da hast du dann den Bock nicht, ne? Weil, so. Ja, aber nichtsdestotrotz, auch noch so ein Knaller, ne? So, wir waren in Aschau, Event sollte ja Abend sein, wir hatten noch was Zeit. In Aschau gibt es so eine Dosensuchrunde, ne? Ja, machen wir die mal eben. Finden den ersten Paddling. Unser Blick fällt so in Richtung Berge und wir sehen, oh, da geht eine Seilbahn drauf. Mhm. Lass uns doch mal Seilbahn fahren. Einhellige Meinung, ne? Drei Leute, eine Seilbahn, alle waren einer Meinung. Frau natürlich, ich habe aber Sandalen an. Ich muss noch mal schnell zum Auto. Ja, wir gehen schon mal vor. Ja. Sie sich andere Schuhe angezogen, wir schon mal vorgegangen, kommen dann an der Seilbahn an, unterwegs natürlich ganz viele Gladbacher Autos gesehen. Super. Kommen an der Seilbahn an. Da unten an dieser Talstation gab es auch eine Dose. Aber pff, ich war jetzt geil auf Seilbahn. Lass uns mal reingehen, lass schon mal nach den Preisen gucken, ne? So, Das hätte uns, Achtung, zwei Erwachsene, ein Kind, 50 Euro kosten sollen, um da hochzufahren und super, wieder zurück. Super. Habe ich mir dann auch gesagt. Dann stand da aber auch 15 Uhr verbilligt. Es sei denn, wir hätten diese komische Bayern-Card gehabt oder Berchtesgaden-Card oder ja, Chiemgau-Card oder habe ich das letzte auch was im Fernsehen drüber gesehen. Da gibt es wohl zwei Karten. Die einen finden die Vergünstigung der einen Karte besser als die von der anderen, darum haben die. Aber die Bayern-Card, die ist irgendwie so von der Regierung her, also von der Bayerischen Landesregierung her, so mehr autorisiert. Weiß der Geier was. Auch wieder so ein totaler Unsinn, ne? Also ja, da muss auch wieder irgendwer einen Sonderweg haben, aber egal. Auf jeden Fall kam dann irgendwann meine Holde und ich sagte, wir müssen noch 10 Minuten warten, bis ich die Tickets kaufe, dann wird es billiger, ne? Mhm. Also 3 Euro oder weiß der Geier was. Ich kriegte dann für 50 Euro dann die 3 Tickets, aber meine Frau, die hat ja eigentlich pro Minute immer weniger Lust, ne? Also diese Gondelchens da sah, ne? Weil es sah ja so aus, als wenn man in so eine Gondel vielleicht auch nur mit 2 Leuten reinpasst. Ja. Und nicht mit 4. Das ist so Wahn für 4, aber es war schon doch ziemlich... Naja, auf jeden Fall wir dann in die Gondel rein, schaukel, schaukel, schaukel den Berg rauf und Frau wurde es dann doch so ein bisschen mulmig. Aber sie hat durchgehalten und wir waren dann oben und hatten dann diesen super Ausblick und es war toll und sie wollte ja auch unbedingt mal so ein Bild von sich an so einem Gipfelkreuz haben. Und ja, dann standen wir da oben, es war warm, ich erwähnte es, ja, und dann sind wir zu diesem Gipfelkreuz gegangen, da mussten wir halt auch schon so ein bisschen den Berg rauf. Da ist jeder und ich hörte mich schon wieder an, so genau, so kein Laserschwert, aber am Atmen wie so ein Tier. Und mir war auch so warm wie unter so einem Umhang, weißt du, obwohl ich eigentlich nur ein T-Shirt und eine kurze, ja egal. Auf jeden Fall kommen wir dann an diesem Kreuzchen an, machte dann ein paar Fotos und ich guckte so aufs Navi und dann, oh, 700 Meter weiter ist ja noch ein Cache. Ja. Traddi. Oder gehen wir mal eben hin. So. Also wir gehen, ja, und es sah auch von Höhenlinien so aus und so, oh, super, passt schon. Ja. Irgendwie habe ich dieses graue Feld zwischen diesen Höhenlinien missverstanden. Also du hast da die letzte Höhenlinie und ja, an dieser Höhenlinie, da gehst du dann immer ein bisschen rauf und runter zwischen den beiden letzten, dann ist da noch so ein graues Feld. Ja. Aber ich wusste halt nicht, was soll mir dieses graue Feld sagen, da ist halt irgendwie Steine und dann gibt es da eben so. Wir kommen also bei der letzten Alm unterhalb des Chiemgau-Kreuzes an und ich gucke so das letzte Stück Wand drauf, sehe da oben das Chiemgau-Kreuz, sehe da auch Leute stehen, die Peilung stimmt. Ich hörte so auf meine innere Stimme, auf meine Lunge, auf den Schweinehund, machte eine kurze Konditionsabfrage und stellte fest, wir trinken jetzt hier mal was und nein, du brauchst jetzt locker eine 1,5 Stunden da rauf und wieder runter. Ja. Also 3 Stunden insgesamt, um dir das Döschen zu holen. Und wenn du Pech hast, holen sie dich mit dem Hubschrauber ab oder so, weil du noch einen Infarkt kriegst. Oder nee, machen wir jetzt nicht. Mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi. Und egal, Aussicht genossen, paar schöne Bilder gemacht, alles schick. Alles wunderbar. Was getrunken, wieder zurückgelatscht, weil alleine 2,5 Stunden später hätte das Event sein sollen. Ja. Und für uns wären es dann halt, also ich wäre da 3 Stunden, nee, nein, hatte keinen Bock. Und danach stehst du dann noch wie ein Idiot mit den anderen wieder vor der Seilbahn und muss dann da warten, bis du noch runterfahren kannst. Ja. Ne, wir sind dann, aber was da Leute gibt, ne, so kurze Röckchen, Flipflops, Oma ja, Berg und dann so. Ja, aber die sahen so aus, als würden die da immer rumrennen. Ne? Also das waren da so die Einheimischen. Ne? Die Einheimischen, das sind so die Flipflopper. Und dann kommen da Leute, also du kannst da ja auch zu Fuß raufgehen, ne? So eine Serpentinenstrecke. Da oben waren noch Autos. Und ganz toll. Auf jeden Fall, da kommen da welche mit Mountainbikes den Weg rauf, so lödel, lödel, die atmen nicht mal schwer, ohne Akku und so, weißt du? Ja. Und ich gehe einen Schritt und noch einen Schritt, weißt du, so, das ist total, ja. Aber das war schon, da habe ich mich echt so, boah, du bist dick, du bist konditionslos, lass uns noch ein Bier trinken. Weißt du, so, boah, war echt mies. Naja, auf jeden Fall, schicke Sache. Wieder runtergefahren. Und so auf der Runterfahrt sagt meine Frau, ja, gut, wo wir das jetzt gemacht haben, da kann ich ja dann auch mal mit der Seilbahn über den Rhein fahren. Echt? Ja, ja, hier in Köln, da gibt es auch diese Seilbahn, ne? Dieses Gondelding, ne? Ja, ja. Und dann am nächsten Tag haben wir da nicht viel gemacht, weil, ne, wir wollten mal so ein bisschen chillen. Also ich wollte chillen, ich wollte nicht mehr raus. Anglizismen aus deinem Mund. Ja, ja. Und dann, kam, ja, ich sage ja zum Glück schon nicht dieses Chillaxen, weil das ist ja Oberspaß. Ja, auf jeden Fall kam ja dann diese Sache mit Kölner Seilbahn und Stillstand und ausgehakt und Leute gerettet und 65 und bla bla bla. Ne? Tja, habe ich gesagt, siehste Schatz, wenn wir mit der Kölner Seilbahn fahren, dann nehme ich das 70 Meter Seil mit, weil Abseilen ist ja nicht besonders kompliziert. Und dann können wir uns selber retten. Und wenn es über dem Wasser ist, ist es ja auch nicht schlimm. Du musst ja eigentlich nur hängen bleiben, bis das nächste Boot kommt. So 10 Meter über dem Wasser oder so. Und dann, wenn es drunter ist, machst du die letzten 2 Meter, klingst aus und alles ist schick. Ja. Oder du schaffst es nicht, dann ist die Seilbahn eben unten. Das ist ja egal. Ja. Nee. Und dann hätten die Retter mal doof geguckt. Aber war schon geil. Aber ich kann voll ganz verstehen, was die Leute so am Bergwandern oder so finden. Ne? Oder zumindest am auf dem Berg stehen und Aussicht haben, finden. Ja, aber nochmal ganz kurz auf das Thema Flipflops und so weiter. Wenn du dann, haben wir auch Erfahrungen gesammelt. Wir waren ja in Garmisch. In Garmisch gibt es die Partnachklamm. Ja. Und es gibt nichts Schöneres. Toto, schönen Gruß nochmal. Ich habe mich an dem Earthcache versucht. Hat nicht geklappt, aber macht nichts. Auf jeden Fall, der Toto hat nämlich dort in der Partnachklamm hat er einen Earthcache liegen. Ja, wo hat er keinen Earthcache liegen? Ja, gut. Auf jeden Fall, für uns ist Partnachklamm im Winter ist einfach ein Highlight mit den ganzen Wasserfällen, die dann eingefroren sind. Wenn die Touris nicht alles abgebrochen haben, ist das wunderschön. Ja. Und, Moment. Und wir wissen einfach, dass wir gehen dann mit dem mit unserer Cache-Ausrüstung. Das heißt, wir haben feste Stiefel. Klar, im Winter trägt man nun mal Stiefel. Und sind dann in die Partnerklamm rein. Man bezahlt dann halt am... Stiefel, Leggings und Röckchen. Nein. Es geht anders. Du bezahlst halt am Eingang der Partnerklamm, bezahlst du deinen Obolus und gehst dann da rein. Und dann kommen dir schon die ersten Leute entgegen, mit leichten Turnschuhen. Also nicht mal also so diese etwas festeren Turnschuhe, sondern mit diesen Netzturnschuhen kommen dir da entgegen. So, und es ist nun mal so, in der Partnerklamm, da kommt ja überall Wasser runter und überall ist es gefroren. Also ich würde niemals auf die dusselige Idee kommen, in eine Partnerklamm zu gehen oder allgemein in eine Klamm zu gehen mit einfachen Turnschuhen. Wieso nicht? Wenn du Netzschuhe hast, dann läuft das Wasser zwar rein, aber es läuft doch wieder raus. Ja, schön. Bei minus 8 Grad ist das echt nichts Schöneres. Ja, das nennt man dann... Warte. Kneipen? Ach du Schande. Nein, aber das kenne ich aus der Vergangenheit. Ja, wenn du machst dir keine Vorstellung, wenn du dann siehst, wie die Leute den Berg hochgehen mit leichten Turnschuhen. Ja, der gesunde Menschenverstand würde sagen, nein... Meine Knöchel sind mir wichtiger. Nein, die laufen dann da den Berg rauf mit ungeeignetem Schuhwerk. Also von daher, egal wo du da in den Bergen bist, es sind immer Unbelehrbare mit dabei. Aber gut, es sind ja deren Knochen, nicht meine. Ja. Ja, jetzt hatten wir Events, was habe ich denn hier noch stehen? Ja, die Nachschau vom letzten Podcast mit den Kommentaren, da sind wir schnell durch. Gab keine. Okay. So, warst du schon mal in Paderborn? Nein. Ich war kürzlich kann ich auch schon nicht mehr sagen, das ist jetzt schon ein paar Wochen her, war ich in Paderborn. Warum? Weil da gab es ein Mansi-Event und das war wohl das Mansi-Event schlechthin. Weil das ging über mehrere Tage, also mit Event in Paderborn und Event in Bielefeld, also quasi Event im gibt's gar nicht. Entschuldigung. Und so, ja, Moment, nein. Nein, ich muss ausbremsen. Ich habe letztens eine Mail von Mansi bekommen. Mein Account wurde deaktiviert, wurde schlafen gelegt, wurde suspended gelegt, weil ich so eine gewisse Zeit keine Mansis mehr gescannt habe. Ach so, ja, bei mir passiert ja dauernd was, weil ich bin ja in irgendwelchen Hotels eingebucht und dann irgendwo... Nein, du kriegst eine Mail, wenn du aktiv selber nichts kennst. Ach so. Da kam dann letztens die Meldung, Ja, ja. Wir löschen keine Accounts, wir deaktivieren dich sozusagen. Also ich bin ja auch quasi, also mich gibt es ja, oder sagen wir so, die Personifizierung von mir ist ja das Handy meiner Frau. Richtig. So. Nichtsdestotrotz. Also da tut sich ab und zu immer mal was, weil ich stelle immer wieder fest, so hey, ein Level, ja, ich habe wieder was getan. Es ist dieses Altern, ich kann mich nicht erinnern, aber es macht ja nichts. So, auf jeden Fall, es ist da, es war also dieses Mansi-Event und meine Holde wollte da unbedingt hin. Boah, haben wir gesagt, können wir machen. Meine Frau macht also Mansi-Event, ich habe mich dann da mit einem lokalen Kescher getroffen und wir hatten dann eine Menge Spaß. Ich kriegte so eine private Stadtführung und habe mir da so verschiedene Sachen angeguckt, das war richtig nett. Schau. Und dann gibt es da das Nixdorf-Museum. Also Forum, also so ein Ding. Das und interessant für Cacher ist, als Geocacher gibt es da einen Cache. Wenn du den machst, kommst du für lau in das Museum rein. Und das ist so eben abgesprochen. Oh, schau. Und da ist ja alles so von ersten Rechentafeln aus Steinzeit bis jetzt zum Hightech-Rechner, Schnickschnack und automatischem OP-Roboter und alles drin, ne? Ja. Warst du mal drin? Nein. Solltest du tun, ich hatte, das fing um 10 Uhr an, ich wollte eigentlich also leider macht es erst um 10 Uhr auf, ich war zwar schon um 9 Uhr da, aber ich wollte mich dann halt mit dem Kollegen um 1 treffen, also hatte ich nur 3 Stunden, aber ist ja nicht schlimm, irgendwann werde ich da nochmal hingehen, sollte es den Cash noch geben, naja gut, sollte es ihn nicht geben, zahle ich es eben, aber das ist auf jeden Fall wert, also ich kann das jedem nur ans Herz legen, der da in der Gegend ist, das ist super geil, also die Möglichkeiten, die du da hast, oder auch, was da ausgestellt ist, da gibt es eine Wand, die ist voll mit Taschenrechnern, also da alle Sorten HPs, alle Sorten Casios, also Wahnsinn. Oder Synthesizer oder die ersten Game-Dinger. Ich habe, also mein Kopf war auf Augenhöhe mit einem Flipper. Also, du steckst den Kopf in so einen Flipper rein, von unten, musst aber nicht auf dem, also du kannst das schon stehend machen und bist dann auf Augenhöhe mit den Flippern und siehst das genau in deiner Augenebene mit der Kugel, weil der Kopf steckt ja drin. Ja. Und du kannst dann unten mit den Knöpfen, kannst da halt flippern, du hast da so einen Griff und die anderen können gucken, wie doof du dich anstellst, weil da ein Monitor ist, der das dann überträgt. Ja. Richtig geil. Also, du kannst da vieles ausprobieren, vieles selber machen. Du kannst dann zum Beispiel, haben die eine so eine Wand, da sind Katzen. Du kennst diese Winkelkatzen, also diese Sieg-Heil-Katzen aus ne? Ja, China, Japan. Indien. Ne? Diese Winkelkatzen, diese goldenen Winkelkatzen. Aber die Winkelkatzen sind doch nicht Indien. Weiß ich nicht. Nein. Echt nicht? Nein. Wo kommen die denn her? Also nicht, wo die produziert werden, sondern wer die... Nicht? Entweder Japan oder China. Goldene Winkelkatzen. Ja, auf jeden Fall. Diese goldenen Winkelkatzen, die waren also auf jeden Fall da. So eine ganze, also auch so ein größeres Regal voll. Und dann konntest du die unten programmieren. Also so eine Folge programmieren, was sie machen sollten. Entweder sich drehen oder winken. Also Arm rauf, Arm runter, drehen oder nicht. Dann konntest du dann Ja, kannst dann machen, dreh dich rum, nimm den Arm hoch, dreh dich wieder rum, nimm den Arm runter. Und dann machten die das so, entweder alle Katzen oder nur eine Reihe Katzen oder hintereinander weg. Und dann machten die das alles so, wie du dann programmiert hattest, ne? Ja, hätte vielen Leuten gefallen. Aber? Oder so ein Roboter, den konntest du dann auch programmieren, so, also nicht programmieren, du drücktest auf den Knopf und dann sagte der halt so Sprüche vom Terminator, ne? Okay. So. Beugte sich dann auch so vor wie der im Film, so I'll be back oder, ja, oder solche Sachen oder irgendwelche total anderen hirnrissigen Filmzitate. Richtig schick. Oder ein riesengroßes Radio, wo du dann an so einem großen Drehrad einen Sender einstellen konntest und dann hörtest du dann so, oh, ich schalte mal die 70er ein und dann kam was von ABBA oder du stelltest den, weiß ich nicht, die 90er ein, da kam sonst was. Also richtig geile Sachen. Flugsimulator, konntest du selber fliegen. Dann konntest du mit so einem Roboter, da fuhren auf jeder Ebene fuhr so ein Roboter rum. Mit dem konntest du spielen, verstecken. Okay. Gingst dann hin, drücktest auf den Knopf und sagtest so, willst du verstecken spielen? Ja. Dann sagt der, dann dreh dich mal rum und zähl bis 50. Machst du dann und währenddessen fährt der weg. Ne? Dann ist so auf Rollen, fährt dann weg, versteckt sich irgendwo oben. Okay. Und dann liefst du dann da so durch die Ebene und gucktest da so, wo mag er sein, wenn du ihn dann gefunden hattest. Also, klar, erste Mal so, gut, wir cheaten, ne? Wir sind ja Geocacher, wir cheaten. Ne? Dreh dich rum, zähl bis 50, ne? Hab mich natürlich nicht rumgedreht, bin dann hinter ihm hergestiefelt. Wo fährt er denn hin? Ja. Ne? Hat er sich hinter irgendeiner Stellwand versteckt? Wenn du dann zu ihm hingegangen bist und drücktest auf den Knopf, ne, gefunden, hey, super gemacht. Und dann konntest du weggehen. Irgendwann fuhr er dann wieder an seinen Ausgangspunkt zurück. Also okay. Richtig geil. Schön. Kann ich jedem nur empfehlen. Also wer mal so über Computertechnik und solche Sachen was lernen möchte. Du kannst sogar oben auf einer Ebene, wird so Hacking erklärt, wie man sich so in so ein, ja, in so ein Stromdings, ein Generatorbude, sonst wo reinhacken könntest oder wo die Gefahren überhaupt jetzt bei dieser Internet 4.0 oder Vernetzung, weißt du so, wo die so liegen, um auch Leute ein bisschen zu sensibilisieren, dann bin ich was da so alles geht. Dann bin ich mal der Ketzer vom Herrn. 99% der Bundesbürger interessiert das nicht. Die sind so freigebig mit ihren Daten. Und 98% von denen, die verstehen das auch nicht. Das aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Gut. Ja, ist schon schick. Ja. Was haben wir da noch? Hm. Oh, mein Lieblingsthema. Es ist wieder auf der Liste. Juhu! Was? Sachbeschädigung? Ja! Ja, tatsächlich. Ich hatte gelesen, mal wieder im Netz, ne? Das ist ja immer schön. Da hat wohl irgendein Owner bei einer 100 bis 200 Jahre alten Eiche einen Teil der Rinde entfernt und eine Bohrung vorgenommen, um meinen Cache zu verstecken. Super Idee. Ja! Fanden 25 Leute mit Sicherheit auch, sonst hätten sie keinen Favoritenpunkt dafür vergeben. Danke an diese 25 Teams. Danke! Ja, und dann hat dann irgendeiner wohl ein kritisches Log geschrieben. Und er wurde dann angefeindet. Also er hat diesen Zustand angeprangert und wurde dann angefeindet. Wieder mal ein Einsatz. Nein! Oh, er wurde angefeindet. Ja. Und wie siehst du das? Tja. Punkt 1. Wieder 25 Leute. Erstmal explizit 25 Leute, die 0,0 das Spiel verstanden haben. Plus die anderen Leute, die keinen Favoritenpunkt gegeben haben, die es auch nicht verstanden haben. Plus der ganzen Community, die jetzt wir diesen einen, der jetzt mal wirklich gesagt hat, Leute, hier ist doch was verkehrt, anfeindet. Es läuft. Wenn wir uns auf nichts verlassen können, dann auf die Dummheit der Menschen. Halleluja. Ja, ein Applaus an alle Leute, die ihn angefeindet haben, dass er den Arsch in der Hose hatte, zu sagen, Leute, hier läuft doch was ganz gewaltig verkehrt. Genau. Und um das jetzt nochmal ganz klar zu sagen, für die, die es mal wieder nicht verstehen, das war Ironie. Ja, muss man ganz zusagen mittlerweile. Genau. Also selbstverständlich gehört das an Pranger. Und ich bin der Ansicht, es werden viel zu wenig NA und NN-Logs geschrieben. Aber NAs in solchen Fällen immer wieder schick. Sowas muss weg. Ja. Sowas gehört geächtet. Sowas gehört in die Tonne, nicht der Baum. Achso, und eigentlich müsste man jetzt so einen Baumpfleger kommen lassen, ne? So einen, der so Bäume repariert, alte. Ja. Und dem die Kosten aufs Auge drücken. Schöne dem Idee. Dem Herrn Bohrer. Ne? Schöne Idee. Fände ich nicht schlecht. Ja. So, wir retten einen Baum und der Typ, der ihn kaputt gemacht hat, muss bezahlen. Ja, aber ein Podcast-Kollege, der Hatti, hat es ja auch schon. Er in Südniedersachsen sagte ganz klar, für ihn ist das mittlerweile ein Sport. Ein Sport, wirklich sich da mit den Leuten auseinanderzusetzen, dem ist das mittlerweile komplett egal, ja, wenn ein Cash Sachbeschädigung ist, ja, oder nicht konform ist, dann hat er damit auch keine Skrupel, ähnlich wie wir beide ja auch. Was unser Hobby kaputt macht, man muss doch mal ganz klar sagen, dass solche Aktionen machen unser Hobby kaputt, weil dann wird das wieder durch die Presse durchgetrieben, ja, böse, böse Geocacher und so weiter. Es ist ja nicht nur intern, dass es da schief läuft. Nein, das wird dann auch noch extern getragen und dann sind es wieder alle bösen Geocacher, was ja auch gar nicht der Wahrheit entspricht. Es sind nur wenige, die uns das Hobby kaputt machen. Punkt. Da gibt es leider auch nichts zu diskutieren an der Stelle. Eine Sachbeschädigung ist eine Sachbeschädigung. Ja, wir erinnern uns ja noch an Kurt. Ja. Ja, die Geschichte mit der Motorhaube. Weiß ich ja jetzt nicht, der Baumbohrer, wenn man bei dem jetzt die Spacks in die Motorhaube treibt, weil der Typ mit dem Bohrer garantiert wieder mit dem Argument kommt, diese Bohrung, die schadet dem Baum, der fällt ja nicht um. Stimmt. Seine Motorhaube, wenn ich da 20 Spacks reingejagt habe, fährt sein Auto immer noch. Ist richtig. Sind wir uns so einig? Ja. Die 20 Spacks, die sind ja nur in der Motorhaube. Die Reifen rollen immer noch, der Motor dreht immer noch, ist alles schick. Man könnte es sogar von innen nach außen durchdrehen. Dann ist das sogar lustiger beim nächsten... lass mal das. Nee. Nein, aber wie gesagt, es ist ein Thema, auch wenn wir es jetzt hier mal lustig, also ein bisschen Persiflage machen, ja. Aber es ist einfach ein Thema. Leute, bitte, denkt doch mal einfach nach. Du hast aber jetzt Ansprüche. Nein. Hab doch einfach mal den Arsch in der Hose. Wenn ein Cash ja, Sachbeschädigung ist oder irgendwie sonst was, hab doch den Arsch in der Hose und sprecht das offen an. Ja. Wehrt euch gegen diese Leute, die dann der Meinung sind, hey, hast du nichts Besseres zu tun, als hier nur rumzumeckern. Tut's doch einfach mal. Was guckst du die ganze Zeit so irritiert ins Glas? Ich gucke hier ins Glas. Da steht hier im Glas, also unten im Boden, schwedisches Möbelhaus, also das mit den vier Buchstaben, ein R im Kreis und dann Made in Russia. Ja? Ja, was habe ich jetzt nicht verstanden? Kamen die nicht aus schwedisches Möbelhaus, also aus Schweden? Du glaubst auch ernsthaft, dass das ganze Holz, was sie verarbeiten, dass das auch aus Schweden kommt? Nee. Ja. Aber ich habe zumindest mal erwartet, dass das in Schweden verarbeitet wird. Ach, Menno. Ja, ist was. Ist das jetzt dieses Industrie 4.0? Oder haben die Russen jetzt die Glasmachkunst der Schweden geklaut? Irgendwas in der... Ja. Ich weiß es auch nicht. Jetzt wird's albern. Ja. Wie viel haben wir denn? Weiß ich nicht. Oh, das ist ja bitter. Wie sind wir denn? Ja, fast 1,5 Stunden. Ich hab wieder so lang lamentiert. Ist ja egal. Das können wir auch nicht wegschneiden. Brauchen wir auch nicht. Nein. Na gut. Hallo. Aber hier in Sachen Sachbeschädigung, ne? Ja. Also das ist ja nicht nur hier bei Geocaching so, ne? Nö. Ich könnte jetzt auch mal rummimimi, ne? Weil, wie gesagt, das Auto von meiner Holden ist ja nun noch nicht sehr alt. Ja. Der hat auch einer das Heck beschädigt, ziemlich. Ist dann auch abgehauen, ne? Also Fahrerflucht. Ja. Das ist auch so ein Ding. Genauso, wenn hier unsere Linksextremen sich Straßenschlachten mit der Polizei liefern, dabei billigend in Kauf nehmen, dass unbeteiligte Anwohner verletzt werden, Fremdeigentum beschädigt wird. Also dieses Unrechtsbewusstsein in Deutschland ist offensichtlich komplett abhanden gekommen. Respekt vorm Eigentum anderer gibt's nicht. Und keiner hat die Eier mal zu dem zu stehen, was er da macht. Nö. Ja? Wozu denn? Denn, um's jetzt ganz kurz, das muss ich ja jetzt lernen. Aufpassen, jetzt wieder Lehrstunde. Wenn einer ein Auto beschädigt, das heißt also ein Auto im Worst Case in Brand steckt, ja, dann ist es eine Sachbeschädigung. Wenn 100 Leute das machen, ja, dann ist es ein politisches Statement. Musste ich lernen. Ach so. Ja, es ist vollkommen egal, ob da vom Pflegedienst so ein, das lief ja auch über Twitter. Ja. Da siehst du, da haben sie irgendwie, ich glaube, ein BMW angesteckt und genau daneben stand ein Kleinwagen vom Pflegedienst. Der halt auch mit ausgebrannt ist. Ja, hallo, geht es noch? Ja, das heißt also, dieser Pflegedienst hat jetzt das Problem, dass sie ja nicht zu den alten Leuten hinkommen, weil denen die Fahrzeuge fehlen oder was. Und das ist also in Ordnung, das ist Rechtsbewusstsein. Aber das Interessante ist also, die meisten von diesen Linksterroristen, ne, ja, die ja gegen das Establishment, gegen den Staat sind, ja, die leben auf Staatskosten. Ja. Ja? Naja. Egal. Bevor wir jetzt politisch werden. Nein, sind wir raus. Also sind wir besser raus. Was gibt es denn zu essen? Ach, wir haben ja Nachmittag. Blöd, dumm gelaufen. Ja, aber es gibt noch was. Es ist was in Vorbereitung. Ja, dann machen wir ganz schnell Schluss, weil mein Magen schreit nämlich schon Amok, Amok, ja, Amok. Ja, wir haben genug Reserven. Bevor ich so hungerhackig ende, wie du da bist. Nein, alles gut. Ja, machen wir Schluss, ne? Ja. Also ihr wisst Bescheid, wir wissen auch Bescheid und... Und denkt dran, es kommt was Großes. Schönes Schlusswort, denke ich. Es waren mehrere. Und denkt mal, es kommt was Großes. 7. Klugscheißer haben keine Freunde, das ist hier klar, ne? In dem Sinne, hau rein. Ciao.